et Spiel läuft gut, ein Tor am anderen Feld. Dann ist er böse all, et größte auf der Welt. Menschen, die der Jesper für er kaum gekannt, kommen mit der rot-weißen Fähnchen an ihr Rand und jubeln in Müngersdorf außer Rand und Band und in der Südkurve jede dann. Unser Herz schlägt für den FC Köln, für den edlen Club am Ring. Unser Herz schlägt für den FC Köln, kennt er auch nicht nur Sonne schien. Unser Herz schlägt für den FC Köln und längst da blieb gespannt. Tabell geht der Raff. Bloß der Jesper träumt noch von der Meisterschaft. Und all die Lücken, die gestern noch gejubelt haben, die blieben fort, es weht nur noch geschandt. Doch all die echten Fans, die singen wieder Hand in Hand. Und in der Südkurve jeden dann. Unser Herz steht für den FC Köln.